Till! Till, man kann auf einem Seil nicht gehen. Das ist doch offensichtlich. Menschenfüße sind nicht gemacht dafür. Warum es überhaupt probieren? Ich versuch's aber trotzdem. Ich steige wieder auf, breite die Arme aus und mache einen Schritt. Aber ich kann mich nicht halten und falle. Ich fange immer bei der Linde an, mache einen Schritt und falle. Nach Stunden gelingt mir ein Schritt. Und als es dunkel wird, schaffe ich noch einen. Für einen Augenblick hat das Seil mich gehalten und ich habe darauf gestanden, wie auf festem Boden. Am Abend gelingen 3 Schritte und allmählich begreife ich, wie man es machen kann. Meine Knie verstehen, die Schultern halten sich anders. Man muss dem Schwanken nachgeben, muss weich werden in Knien und Hüfte, muss dem Sturz einen Schritt zuvorkommen. Die Schwere greift nach einem, aber schon ist man weiter. Seiltanz, dem Fallen davonlaufen. Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Du, Sepp. Was denn? Steckt wirklich ein Kind in Mutter? Strampelt und zuckt und hört zu? Was soll das denn jetzt? Ja, der Gedanke stört mich. Wenn Gott einen Menschen schaffen möchte, warum tut er das dann in einem anderen Menschen? Es liegt etwas Hässliches darin, dass alle Wesen im Verborgenen entstehen. Maden im Teig, Fliegen im Kot, Würmer in der braunen Erde. Nur ganz selten wachsen Kinder aus Alraunwurzeln und noch seltener Säuglinge aus faulen Eiern. Das hat mir mein Vater erklärt. Was ist jetzt mit dem Gerede? Runter vom Seil! Ah, du widerlicher Ochsenarsch, der mit seiner eigenen Schwester schläft! Na warte, Bürschchen! Lass mich los, du Ochse! Jetzt kannst du was erleben! Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Könnte dir so passen, du! Nein, lass mich! Ich falle. Zeit scheint langsamer zu werden. Ich kann mich noch umsehen. Spüre den Sturz, das Gleiten durch die Luft. Steig nicht vor dem Rad in den Bach. Geh niemals vor dem. Geh nie vor dem Mühlrad in den Bach. Und jetzt ist der Sturz noch immer nicht vorbei. Aber gerade als ich denke, dass womöglich gar nichts passieren, der Sturz immer weiter andauern würde, schlage ich klatschend auf und sinke. Meine Brust schnürt sich zu und meinen Augen wird es schwarz. Die Eiseskälte beißt mich. Ich spüre das Wasser strömen. Spüre, wie es schneller und schneller fließt. Spüre den Sog zwischen meinen Fingern. Ich weiß, dass ich mich festhalten müsste, aber alles ist in Bewegung. Nichts Festes irgendwo. Und ich kann gar nichts tun. Und ich weiß, dass ich gleich tot sein werde. Zerdrückt, zerpresst, zermahlen. Ich weiß, dass ich nicht auftauchen darf. Droben ist kein Entkommen. Oben ist das Rad. Ich muss nach unten. Aber wo ist das? Unten. Sterben ist nichts, das begreife ich. Es geht so schnell, es ist keine große Sache. Mit aller Kraft mache ich Schwimmstöße. Meine Hände graben im Schlamm. Ich habe es auf den Grund geschafft. Ich spüre einen kalten Griff am Nacken, höre ein Knirschen, spüre etwas am Rücken, dann an den Fersen. Ich bin unter Mühlrad durch. Und da weiß ich plötzlich, dass ich heute nicht sterben werde. Ich stoße mich vom Boden ab und schon bin ich an der Luft. Vor genau 10.703 Jahren, 5 Monaten und 9 Tagen, da hat der Mahlstrom im Herzen der Welt Feuer gefangen. Und jetzt dreht das Ding, das die Welt ist, sich wie eine Spindel und gebärt Sterne in Ewigkeit. Denn da die Zeit keinen Anfang hat, hat sie auch kein Ende. Kein Ende. Kein Ende. Kein Ende. Kein Ende. Komm ins Haus. Und du, Sepp. Was denn? Das hier. Und das hier. Und das hier. Ja, komm her. Das hier. Und das. Ich habe überlebt. Das Mühlrad habe ich überlebt. Ich habe das Mühlrad überlebt. Das Mühlrad, ich habe überlebt. Dein Vater hat zu meinem Vater gesagt, es gibt keine Hölle. Hat er nicht gesagt. Doch. Ich schwör's. Oh, glaub mir, Nele. Mach das weiter. Was? Das Seil. Etwas können, das kein anderer kann. Das ist gut. Muss gehen. Tschüss, Till. Tschüss, Nele. Komm, Till. Wir müssen einen Karren Mehl zum Reuterhof bringen. Ich muss aber weiter Seil üben. Kommst mit. Vater kann nicht von der Mühle weg, also musst du mit. Na gut. Heiner. Ja, Müllerin? Du legst dich hinten auf die Mehlsäcke. Aber das... Keine Widerrede. Mutter, erzählst du noch mal die Geschichte mit Papa und dir? Ja, warum nicht? Also irgendwann ist der Klaus ins Dorf gekommen. Ein Katholik aus dem Norden, was ja an sich schon seltsam ist. Und ich habe ihn geheiratet, weil ich ihm nicht habe widerstehen können. Dein Vater, der hat alles gewusst, schon damals. Er hat lesen können und er hat viel gelesen. Lauter Bücher über Sachen, die er nicht verstanden hat und die ihm niemand erklären konnte. Deswegen grübelt er die ganze Zeit. So ist er halt. Er will einfach alles wissen. Auch über Magie und Heilkunde und magische Quadrate. Sogar lateinische Bücher hat er gesammelt. Deswegen ist der Klaus ja auch sowas wie der Heiler im Dorf geworden. Und er war auch schön. Stark war er und helle Augen hat er gehabt. Und er konnte besser singen und tanzen als alle anderen. Er war wach. Was ist denn, Mutter? Na schau, was glaubst du? Alles voller Blut. Das Kind kommt. Aber... Ich muss zurück. Ich brauche heißes Wasser. Und den Klaus brauche ich auch. Mit seinen Sprüchen und Kräutern. Und die Hebamme aus dem Dorf brauche ich. Die Köllerin. Oh, oh. Möhrin, warum halten wir an? Weil ich sonst sterbe. Aber wir müssen weiter. Das Mehl. Das muss sein. Ich kann den Wagen hier nicht umdrehen. Das Kind will aus hier raus. Aber warum fahren wir da nicht weiter? Es dauert zu lang. Zu Fuß zur Mühle zurück. Geht es schneller. Aber Mutter. Tübe, hör mir zu. Hast du verstanden? Was? Einer muss beim Mehl bleiben. Das ist so viel wert wie die halbe Mühle. Allein im Wald? Ich? Einer, hilf mir auf. Aber Müllerin, ihr seid zu schwach. Hilf mir auf. Ich habe mit Agneta den kurzen Weg genommen. Und nun liegt sie auf dem Boden und hat keine Kraft mehr und kaum noch Stimme zum Schreien. Und ich sitze neben ihr, in meinem Schoß das neugeborene Wesen. Ich überlege, ob ich fortlaufen soll. Was hält mich schon? Diese Frau wird sterben. Und wenn ich in der Nähe gewesen bin, wird man sagen, ich sei schuld. So ist es immer. Aber ich laufe nicht. Ich halte das Kind. Und Agnetas Kopf halte ich auch. Merk dir das mächtigste aller Quadrate, aber benütze es nur in der Not. Du kannst es schreiben, nur aussprechen darfst du es nie. Agneta hat den letzten Rest Klarheit in ihrem Kopf dazu verwendet, die Buchstaben des mächtigen Pentagramms in den Boden zu ritzen. Allein dadurch schon sind die bösen Kräfte zurückgewichen. Zum Teufel mit Klaus' Anweisungen! Salom Arepo! Salom Arepo! Salom Arepo! Etwas ist nicht in Ordnung mit Agneta. Mit dem Kind. Molas! Die Blutung hat nachgelassen und das Kind ist aus ihrem Leib gerutscht. Quadrat. Ein Quadrat mittlerer Kraft braucht es. Nipson anomimata mimona nospin. Nipson, was das heißt, weiß ich nicht. Nipson anomimata. Nur, dass das griechisch ist und sich vorwärts genau wie rückwärts liest. Mimona nospin. Solche Sätze. Nipson anomimata mimona nospin. Haben besondere Kraft. Gib mir das Kind. Ja, ich kann es nicht sehen. Die Nacht ist so schwarz, als wäre man blind. Es lebt noch. Keiner wird von dir wissen. Keiner wird von dir wissen. Keiner sich erinnern. Keiner sich erinnern. Nur ich. Nur ich. Deine Mutter. Deine Mutter. Und ich vergesse nicht. Und ich vergesse nicht. Weil ich nicht vergessen darf. Weil ich nicht vergessen darf. Denn alle anderen werden dich vergessen. Denn alle anderen werden dich vergessen. Nachdem Klaus seine Frau in die Mühle getragen hat, steigt der Tau aus der Wiese. Die Sonne geht auf. Neben der Mühle gibt es nun einen Haufen frisch aufgeworfener Erde. Da liegt das namenlose Kind, das nicht getauft wurde und deshalb nicht auf den Friedhof darf. Agneta stirbt nicht. Das überrascht alle. Vielleicht liegt es an ihrer Kraft, vielleicht an meinen Sprüchen, vielleicht am Knabenkraut. Ihr müsst zu mir. Beruhig dich, Agneta. Das beruhig dich. Die Sonne geht bald unter und es ist zu spät, um sich auf den Weg zu machen. Über all der Aufregung haben wir den Jungen vergessen. Wir gehen schweigend. Sepp pfeift leise vor sich hin. Der Müller ist in Gedanken versunken. Es ist doch ein guter Brauch, die eigenen Kinder nicht zu früh zu lieben. So oft hat Agneta schon geboren, aber nur eines hat überlebt. Und auch das ist dünn und schwächlich. Und man weiß nicht, ob es die zwei Nächte im Wald überstanden hat. Die Liebe zu den Kindern. Mit jedem Jahr, das vergeht, gewöhnt man sich mehr an so ein Wesen, fast Zutrauen. Erlaubt sich, es gern zu haben, und plötzlich ist es weg. Himmel, wie das stinkt! Psst, leise. Da stimmt was nicht. Lasst uns erst mal schauen. Das ist ja unser Wagen. Aber wo sind Till und der Esel? Die Säcke sind aufgerissen. Der Boden ist weiß von Mehl. Der Wagen ist umschwärmt von einer Fliegenwolke. Da, hinter dem Wagen. Das sind die Überreste des Esels. Allein der Kopf fehlt. Till? Till! Till! Till! Wo steckst du? Till! Till! Ich blicke nach oben und stehe wie erstarrt. Till! Till! Till! Er schwebt über uns. Weiß vom Kopf bis zu den Füßen und stiert herab mit großen Augen, gefletschten Zähnen, ein verzerrtes Gesicht. Komm runter! Ganz nackt ist er, ganz weiß. Das muss Mehl sein. Herrgott, großer, gütiger Herrgott. Was der Till da oben auf dem Kopf trägt, ist kein Hut. Heilige Jungfrau, hilf und verlass uns nicht. Tada! Himmel! Till! Wie bist du so schnell heruntergekommen? Na, gesprungen! Till nimmt ein Stück fellbedeckte Kopfhaut mit zwei langen Eselsohren vom Kopf, seine Haare verkrustet von Blut. Die Zeit war lang und niemand ist gekommen. Es war nur ein großer Spaß. Wo ist der Rest vom Eselskopf? Die Augen, der Kiefer, der riesige Schädel. Mein Gott. Heb ihn auf, Heiner, und wickel ihn in eine Decke. Das Fieber lässt nach. Vater. Till, du... Was ist mit dem Esel passiert? Und warum sind meine Haare so verklebt? Und mein ganzer Körper weiß. Der Esel? Was hast du? Ach, ist mir egal. Till, deine Mutter ist am Leben. Na also, wo ist mein Seil? Du schon wieder. Dann geh doch weg. Geh selber weg. Ich war vorher da. Sagst du. Wo warst du denn die letzten Tage? Hab geschlafen. 3 Tage lang? Warum? Na, weil meine Mutter auf dem Weg zum Reuterhof Wehen bekommen hat. Wirklich? Ja. Heiner und sie sind zu Fuß zurück und haben mich mit dem Mehl und dem Esel alleine im Wald gelassen. Und das Baby? Ist tot. Und was hast du die ganze Zeit gemacht im Wald? Ich hab gewartet. Ich hab gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Gewartet. Und gewartet. Heiner, hilf mir auf! Müllerin, Sie sind zu schön. Hilf mir auf! Hilflos sehe ich zu, die Mutter an Heiner gelehnt, davon humpelt. Dann wird das Stöhnen leiser und ich bin allein. Eine Weile lenke ich mich ab und ziehe den Esel an den Ohren. Rechts und links und rechts. Warum bist du so geduldig, Eselchen? Warum so gutartig? Warum beißt du mich nicht? Ich sehe ihm ins rechte Auge. Es blinzelt nicht, es zuckt bloß ein wenig, wenn ich es mit dem Finger berühre. Ich halte die Luft an und horche. Geräusche in Geräuschen. Hinter anderen Geräuschen summen und rascheln, quieken, ächzen und knarren Wind. Ich summe vor mich hin. Die Mehlsäcke sind mit einem langen Seil verknotet. Ich nehme mein Messer und schneide Kerben in 2 Stämme, zurre das Seil brusthoch zwischen 2 Bäumen fest, klettere hinauf und gehe bis zur Mitte. Einfach liegen. Wozu aufstehen? Oder Eselchen? Oh, es ist, als ob die Zeit stocken würde. Früher war jetzt. Und jetzt ist jetzt. Und in der Zukunft, wenn alles anders ist und wenn es andere Menschen gibt und keiner außer Gott mehr von mir und Agneta und Klaus und der Mühle weiß, dann wird es immer noch jetzt sein. Wie gut, dass wenigstens der Esel da ist. Ich denke an meine Mutter. Sie könnte zurückkommen, wenn sie auf dem Weg nach Hause gestorben ist. Könnte sie plötzlich auftauchen? Gedanke lässt mein Herz gefrieren. Esel, kann es wirklich sein, dass man einen Menschen gerade noch geliebt hat, aber im nächsten Moment stirbt man vor Schreck, wenn er zurückkommt? Holz knackt in der Nähe. Was kommt heran? Ein wuchtiger Körper streift vorbei und entfernt sich wieder. Was war das? Meine Hose füllt sich mit Wärme, wird dann kalt und schwer. Der Esel hat's auch gespürt. Mutter, lebend oder tot, darf nicht wissen, dass ich in die Hose gemacht habe, sonst gibt es Schläge. Als ich sie im Geiste wimmernd unter einem Busch liegen sehe, sagt mein Rest meines sich auflösenden Verstandes, dass ich wohl gerade einschlafe, ermüdet von all meiner Angst, dem Herzklopfen im Wald. Till, das ist... Das... Oh. Du, der Händler war hier und hat gesagt, der Kaiser lässt jetzt alle hohen Herren Böhmens köpfen. Auch den König? Den Winterkönig. Ja, den auch. Winterkönig? Ja, so nennen sie ihn, weil er nur einen Winter lang König war, nachdem ihnen die Böhmens ihre Krone gegeben haben. Er konnte fliehen und wird zurückgekommen, an der Spitze eines großen Heeres. Der englische König ist nämlich der Vater seiner Frau. Er wird Prag zurückerobern und den Kaiser wird er absetzen und selbst Kaiser sein. Prag. Ja, Prag. Klingt verheißungsvoll, oder? Wie aus einem Märchen. Ja. Wie weit ist Prag? Sehr weit. Und England? Auch sehr weit. Da reist man wohl ein Jahr. Länger. Wollen wir hin? Warum nicht? Sie antwortet nicht. Und ich weiß, dass wir jetzt aufpassen müssen. Ein falsches Wort kann Folgen haben. Peter Stegers jüngster Sohn hat Else Brandnerin voriges Jahr eine Holzpfeife geschenkt. Und weil sie die angenommen hat, sind die beiden jetzt verlobt, obwohl sie einander gar nicht mögen. Ein Geschenk ist ein Versprechen. Ich weiß es. Und ich weiß, dass Nele es auch weiß. Und wir beide wissen, dass wir das Thema wechseln müssen. Und Nele, wie geht es deinem Vater? Hä? Ist das Rheuma besser? Also, ich weiß nicht, was dein Vater gemacht hat, aber es hat geholfen. Sprüche und Kräuter. Willst du das auch lernen? Leute heilen. Willst du das auch mal können? Ich will lieber nach England. Du. Beim nächsten Sonnenwendfest werde ich übers Feuer springen. Ich auch. Du bist ein Mädchen. Und das Mädchen haut dich gleich. Dann gehe ich besser. Ich gehe, ohne mich noch einmal umzudrehen. Denn wenn ich mich noch mal umdrehe, dann hat Nele gewonnen. Erinnerung ist etwas Eigenartiges. Sie kommt und geht nicht einfach, wie sie will. Man kann sie hell machen und wieder löschen, wie einen Kienspan. Wenn ich bloß wüsste, was im Wald passiert ist. Ich möchte nicht daran denken. Das tote Kleine, Schwester. Ihre Seele ist jetzt in der Kälte, weil man sie nicht getauft hat. Über den Kronen müsste man das Seil spannen, von einem Kirchturm zum nächsten, von Dorf zu Dorf. Und wenn man fliegen könnte, mit den Armen schlagen, sich vom Seil lösen, höher steigen, höher. Hab ich dich erschreckt? Nein. Hast dir vorgestellt, wie das wäre, wenn du fliegen könntest? Woher? Nein, das war keine Zauberei. Man kann Gedanken nicht lesen. Keiner kann das. Aber wenn ein Kind die Arme ausbreitet und sich auf die Zehenspitzen stellt und nach oben schaut, denkt es ans Fliegen. Irgendwann können wir alle fliegen, wenn wir tot sind. Wenn man tot ist, ist man erst einmal tot. Dann liegt man im Grab, bis der Herr wiederkehrt, uns zu richten. Wann kehrt er wieder? Am Ende der Zeit. Nur können die Toten keine Zeit empfinden, sie sind ja tot. Also kann man auch sagen, sofort. Sobald du tot bist, bricht der Tag des Gerichts an. Das sagt mein Vater auch. Dein Vater ist ein Gelehrter? Nein, Müller. Hat er Meinungen? Liest er? Andauernd. Und er weiß viel. Er hilft den Menschen. Hilft ihnen? Ja, wenn sie krank sind. Mit Kräutern und Sprüchen und mit solchen magischen Quadraten. Vielleicht kann er mir auch helfen. Seid ihr krank? Deinen Vater, den würde ich gern kennenlernen. Mhm. Wie heißt du? Till. Klaus, was liegt dir nur auf der Seele? Ach, eigentlich nichts, aber ich kann das Körnerproblem nicht lösen. Was ist denn das Körnerproblem? Vertrackt, das ist es. Wenn man einen Kornhaufen vor sich hat und ein Korn davon wegnimmt, so hat man immer noch einen Haufen vor sich. Wenn man so weitermacht, kommt einmal der Moment, da man das Letzte nimmt und auf dem Boden nichts mehr liegt. Ist ein Korn ein Haufen? Sicher nicht. Heute Nachmittag hast du Unmengen Korn auf den Dachboden geschleppt, du pätziges Hornvieh. Du sollst dich nicht in Dinge mischen, die für Frauen zu schwierig sind. Dir werde ich helfen. Da! Mann, du sag mal, nimm dich in Acht, Weib. Da! Oh, Mann, au. Magst du noch etwas Grütze? Ja, danke. Himmel! Jesus, Maria und Josef. Wer da? Im Namen Gottes? Zwei Wanderer. Den Christi Namen. Macht auf. Ich bin Dr. Oswald Tesimon von der Gesellschaft Jesu. Ich bin Dr. Kircher. Man hat uns eingeladen. Eingeladen? Naja, ich... Gesellschaft Jesu? Wir sind Jesuiten. Jesuiten? Wirkliche, wahrhaftige Jesuiten? Ja. Aber setzen Sie sich doch. Klaus Uhlenspiegel, meine Frau Agneta und mein Sohn Till. Wir bekommen selten Besuch, hoher Herren. Es ist uns eine Ehre. Viel gibt es nicht, aber was wir haben, steht zur Verfügung. Hier drin ist Grütze, da Dünnbier und hier im Krug noch etwas Milch. Darf ich fragen, ob ihr Gelehrte seid? Das will ich meinen. Ich bin Doktor der Medizin und der Theologie. Außerdem ein Chemikus mit dem Fachgebiet... Drakontologie. Dr. Kircher. Ich beschäftige mich mit den okkulten Zeichen, mit der Kristallkunde und dem Wesen der Musik. Darf ich eine Frage stellen? Na, mit Gewissheit. Er spricht, als hätte er kleine Steine im Mund. Du willst still sein. Was ist Drakontologie? Die Lehre vom Wesen der Drachen. Habt ihr welche gesehen? Entschuldigen Sie bitte, das ist ein einfaches Haus. Mein Sohn kann sich nicht benehmen. Aber habt ihr welche gesehen? Ich höre diese amüsante Frage nicht zum ersten Mal. In der Tat begegnet jeder Drakontologe ihr regelmäßig beim einfachen Volk. Ja, aber Drachen sind selten. Sie sind sehr, wie heißt es noch? Scheu. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Entschuldigen, manchmal verfalle ich ins Idiom meiner Heimat. Die Insel der Äpfel und des Morgennebels. England. England? Ja. Die Drachen sind unvorstellbar scheu und zu verblüffenden Kunststücken der Tarnung fähig. Man kann 100 Jahre in unmittelbarer Nähe eines Drachen verbringen und ihn nie bemerken. Eben deshalb braucht man die Drakontologie. Die medizinische Wissenschaft kann nicht verzichten auf die Heilkraft ihres Blutes. Aber woher habt ihr denn das Blut? Das haben wir natürlich nicht. Medizin ist die Kunst der... wie heißt es, Athanasius? Der Substitution. Genau. Drachenblut ist eine Substanz von solcher Mächtigkeit, dass man des Stoffes selbst nicht bedarf. Es reicht, dass der Stoff in der Welt ist. In meiner geliebten Heimat gibt es noch zwei Drachen. Aber aufgespürt hat sie seit Jahrhunderten... kein Mensch. Aber woher weiß man dann, dass es Drachen gibt? Du, still jetzt! Aua! Wegen der Wirksamkeit der Substitute. Woher soll denn ein mickriges Tier wie der Engerling Heilkraft haben, wenn nicht durch seine Ähnlichkeit mit dem Drachen? Warum kann der Zinnober heilen, wenn nicht deshalb, weil er dunkelrot ist wie Drachenblut? Noch eine Frage, wenn ich schon mit gelehrten Leuten rede. Willst du die Herren damit verschonen? Ungewöhnlich, dass ein Müller... sich für solche Fragen interessiert. Oder für solche Pentagramme. Ja. Über dem Türstock. Die halten die Dämonen ab. Und die schnitzt man einfach so ein? Ja, man braucht die richtigen Worte. Halt den Mund, Klaus. Aber das ist doch schwierig mit den Worten. Mit den... Sprüchen. Genau. Ist das nicht gefährlich? Man sagt, dass die gleichen Worte die Dämonen bannen, diese unter gewissen Bedingungen auch anlocken. Ja, das sind andere Sprüche. Keine Sorge, die kann ich unterscheiden. Oh, sehr interessant. Aber wenn wir schon von Geheimnissen sprechen, ich habe ein Buch, das ich nicht lesen kann. Till, hol das große Buch, das ohne Einband, das mit den Bildern. Mach ich. Und das mit dem Engerling stimmt nicht, ehrwürdiger Herr. Nanu? Zerstoßener Engerling kann nicht heilen, sondern macht Rückenschmerz und kalte Gelenke. Du hast einen guten Sohn. Ja. Wie dem auch sei, es ist spät und wir müssen vor Einbruch der Nacht im Dorf sein. Kommst du? Müller? Ich? Wohin? Du Trottel! Warum? Kein Grund zur Sorge. Wir wollen nur in Ruhe sprechen. Das hast du doch gewollt, Müller. über alles, was sich beschäftigt. Sehen wir wie böse Leute aus? Aber ich kann nicht. Morgen kommt der Steger und will sein Korn. Du hast gute Knechte. Auf die kann man sich verlassen. Die Arbeit wird getan. Wer seinen Freunden nicht folgen will, muss damit rechnen, es einmal mit Leuten zu tun zu haben, die nicht seine Freunde sind. Man hat zusammen gespeist, hat zusammen in der Mühle gesessen. Man kann einander vertrauen. Ach, das lateinische Buch, das möchte ich doch gerne sehen. Ja, Till, wo bleibst du denn? Komme schon. Das hier? Danke, Till. Wollen wir? So denn. Gehen wir. Du Trottel. Du bist bald zurück. Da hörst du es. Keine Angst, ich finde den Weg auch im Dunkeln. Ist all das peinlich. Die Mühle, die schluchzende Frau, der dürre Sohn, mein ganzes armes Dasein. Aber es gefällt mir, dass ich nun gemeinsame Sache mit den gelehrten Männern machen darf, denen ich mich näher fühle als diesen Mühlenmenschen, die nichts wissen. Wann kommt ihr denn zurück? Geh rein, Till. Als Schriftführer eröffne ich die Verhandlung. Wir beginnen mit der Vorstellung des Gerichts. Ist der Richter hier? Der Richter ist hier. Der Pfleger hier? Ja, ich bin hier. Der erste Beisitzer hier? Ja, hier. Der zweite? Hier. Das Gericht ist versammelt. Zusammengekommen, um Recht zu sprechen und Recht zu erkennen. Vor der Gemeinde, die Ruhe und Frieden zu halten hat. Vom Anfang der Verhandlung bis zum Schluss. Im Namen Gottes. Bringt die arme Sünder. Anna Krell, hier ist dein Geständnis. Du schweigst, Anna Krell? Also werden wir deine Worte aus dem Verhör vorlesen. Sie stehen auf diesem Blatt. Du hast sie gesprochen, Anna. Nun sollen alle sie hören. Nun soll alles zutage liegen. Dr. Kircher? Anna, du hast uns von nächtlichen Flügen und entblößten Leibern berichtet. Von Reisen auf dem Wind, vom großen Sabbat der Nacht, von Blut in den Kesseln und nackten Körpern. Sie wälzen sich. Der riesige Ziegenbock mit nie erlahmender Lust nimmt dich von vorn und nimmt dich von hinten. Und du hast Lieder gesungen in der Sprache des Orkus. Kommen wir nun zu den Verwünschungen. Als Hexe hast du Kälte und Hagel auf die Felder geschickt, Hunger aufs Haupt der Gottesfürchtigen und Tod und Krankheit den Schwachen und die Pestilenz für die Kinder gebracht. Und, Anna, bist du nicht auch geflogen? Alle Hexen fliegen. Ausgerechnet du willst nicht geflogen sein. Und der Sabbat? Hast du nicht den Satan geküsst, Anna? Wenn du sprichst, wird dir vergeben. Aber wenn du schweigen willst, dann schau, was der Henker in der Hand hat. Und Meister Tillmann wird es verwenden. Auf solche Art habe ich, Hanna Krell, dem Herrn widersagt, die Gemeinschaft der Christen verraten, meine Mitbürger mit Schaden belegt, die heilige Kirche und meine Obrigkeit. In tiefer Scham nehme ich die Strafe an, so wahr mir Gott helfe. Ist das dein Geständnis? Bitte? Das ist mein Geständnis. All das hast du getan. Habe all das getan. Und wer war der Anführer? Wer war dein Anführer? Mit wem bist du zum Sabbat? Wer hat dich fliegen gelehrt, Hanna? Du musst es sagen, Hanna! Lauter! Er war's! Der Klaus! Wächter! Bringt den Müller! Los, Klaus! Rauf mit dir! Klaus Uhlenspiegel, dein Geständnis. Darf ich was sagen, bitte? Was denn? Ich hab nachgedacht. Ich weiß jetzt Bescheid über meine Irrtümer. Ich bitte um Verzeihung. Bitte um Gnade. Hast du den Hexensabbat angeführt? Ich hab mich für klug gehalten und überschätzt. Hab dem Kopf zu viel zugemutet, dem blöden Verstand. Und der Schadenszauber? Ich hab den Kranken geholfen nach alter Weise. Ich hab immer mein Bestes getan. Man hat mich ja nur bezahlt, wenn es geholfen hat. Ich hab die Zukunft derer, die sie kennen wollten, in Wasser und Vogelflug gelesen. Hast du das Geständnis der Hexe gehört, dass sie dich, den Anführer des Sabbats, genannt hat? Hast du das gehört? Ja, und die Bücher? Wo sind meine Bücher? Die müssen in der Mühle sein. In der Mühle ist kein Zauberzeug mehr. Dort ist jetzt ein neuer Müller. Und der wird den Krempel nicht aufbewahrt haben. Ja, aber... Schluss damit! Dr. Kircher, das Geständnis des Müllers. Der Knecht Sepp hat bereitwillig erzählt, wie oft er dich, Müller, tagsüber in tiefem Schlaf vorgefunden hat. Ohne dass jemand solche Ohnmachten bezeugt, kann man keinen der Hexerei überführen. Da gibt es strenge Regeln. Die Satansknechte lassen ihre Körper zurück und fliegen mit dem Geist hinaus in ferne Länder. Sogar schütteln und anschreien und treten hätte nichts geholfen. So hat es Knecht Sepp zu Protokoll gegeben. Und die Frau des Bäckers hat einmal die Dämonen gesehen, die er nach Einbruch der Dunkelheit beschworen hat, von Schlünden, Zähnen, Klauen und großen Gemächten hat sie gesprochen, schleimigen Gestalten der Mitternacht. Oft habe er schlechtes Wetter über die Felder gebracht. Schadenszauber ist noch wichtiger als Ohnmacht. Wenn er nicht bezeugt ist, kann man einen Angeklagten nur für Ketzerei verurteilen, aber nicht als Hexer. Um sicherzustellen, dass es keinen Irrtum gibt, hat Dr. Kircher den Zeugen tagelang die Gesten und Worte erklärt, die sie bemerkt haben müssen. Ihre Köpfe arbeiten langsam. Alles muss man wiederholen. Die Bannflüche, die alten Formeln, die Satansbeschwörungen, bevor sie sich erinnern. Tatsächlich hat sich danach herausgestellt, dass sie alle die richtigen Worte gehört und die richtigen Beschwörungsgesten gesehen haben. Und dann hat nichts mehr gefehlt, um den Müller im scharfen Verhör zum Geständnis zu führen. Dr. Kircher. Gerne. Den Hagel habe ich auf die Felder geschickt. In die Erde habe ich meine Kreise geritzt, die Kräfte drunten, die Dämonen droben und den Herrn der Luft angerufen. Schande auf die Äcker, Eis auf die Erde, Tod dem Korn gebracht. Zudem habe ich mich in den Besitz eines verbotenen Buches gesetzt, in lateinischer Sprache. Nun, Müller, Dr. Kircher hat dein Geständnis vorgelesen. Nun wollen wir es hören. Laut und deutlich. Ist es wahr? Hast du es getan? Bereust du? Darf ich was fragen? Nein! Du sollst nur antworten. Ist es wahr? Hast du es getan? Ich blicke in die falsche Richtung. Hast du es getan? Genau in die Augen des jungen Uhlenspiegel. Ob das Kind ebenfalls vom Satan berührt ist, ich bin mir nicht mehr sicher. Sind wir zu nachlässig gewesen? Uhlenspiegel! Die Finden des Herrn der Luft sind vielfältig. Hast du es getan? Was, wenn gar nicht der Müller der schlimmste Hexer ist? Uhlenspiegel! dass dieses Dorf nicht mehr mein Dorf ist. Dass hier Menschen leben, deren Gesichter nicht kenne und Häuser stehen, in denen ich nie gewesen bin. Das kommt mir immer noch vor wie im Traum. Mädchen gehen nicht anderswo hin. Sie bleiben, wo sie geboren sind. Du bist klein, bist im Haus, bist größer, hilfst den Mägden, bist erwachsen, heiratest, dann bekommst du ein Kind. Noch ein Kind, weitere Kinder, von denen die meisten sterben. Aber du hilfst den Mägden weiterhin. Und dann, wenn du 40 bist, deine Knochen schmerzen und deine Zähne dahin sind, sitzt du auf dem Platz der Schwiegermutter. Weil ich das nicht wollte, bin ich mit Till gegangen. Wie viele Tage ist das jetzt her? Ich kann's nicht sagen. Bald ist die Zeit in Unordnung. Aber ich erinnere mich gut daran, wie Till vor mir gestanden hat. Am Abend nach dem Gerichtstag. Dünn und etwas schief. Was geschieht jetzt mit deiner Mutter und dir? Mama sagt, ich muss Taglöhner werden. Sie sagt, es wird schwer, weil ich zu klein und schwach bin, um gut zu arbeiten. Und das machst du? Nein, ich gehe. Wohin? Weit weg. Und wann? Jetzt. Der eine von den Jesuiten, der Jüngere, hat mich so angesehen. Aber du kannst nicht einfach weggehen. Und ob? Und wenn sie dich einfangen? Du bist allein. Und sie sind viele. Aber ich habe zwei Füße. Und ein Richter mit Robe oder ein Wächter mit Hellebarden, die haben auch nur zwei. Jeder von ihnen hat so viele Füße wie ich. Die können zusammen nicht schneller laufen als wir. Warum sagst du wir? Weil du mitkommst. Na, dann los. Ich darf nicht nachdenken. Sonst verliere ich den Mut, sonst bleibe ich hier. Aber Zill hat recht. Man kann tatsächlich gehen. Dort, wo alle denken, dass man bleiben muss, hält einen in Wahrheit nichts. Jetzt geh nach Hause und hol so viel Brot, wie du tragen kannst. Nein. Du gehst nicht mit? Doch, ich gehe mit. Aber ich gehe vorher nicht mehr heim. Aber das Brot! Wenn ich meinen Vater sehe und Mama und den Ofen und die Schwester, dann gehe ich nicht mehr fort. Dann bleibe ich. Aber wir brauchen Brot. Wäre ich noch einmal in die Bäckerei gegangen, so wäre ich geblieben. Und hätte bald den Stegersohn geheiratet. Es gibt nur wenige Augenblicke, in denen zweierlei möglich ist. Ein Weg, so gut wie ein anderer. Nur wenige Augenblicke, in denen man entscheiden kann. Du hättest doch besser Brot holen sollen. Ich kann dich aufs Gesicht hauen. Aber der Hunger ist kaum auszuhalten. Ja, Till, du hast recht gehabt. Ohne Brot muss man sterben. Schnell! Stecken wir uns. Aber schau doch, der Bäckersänger vom Gerichtssaal. Halt! Ah, schau mal einen an. Der Müllers Sohn. Nimmst du uns mit? Warum? Einmal, weil wir sonst verrecken. Aber auch, weil wir dir helfen. Willst du keine Gesellschaft haben? Wahrscheinlich suchen sie dich schon. Ein Grund mehr. Oder willst du vielleicht, dass sie mich kriegen? Schon gut, schon gut. Steigt auf. So, lasst euch gleich mal ein paar Dinge erklären. Wer mit einem Bänkelsänger reist, gehört zum fahrenden Volk. Den schützt keine Gilde und keine Obrigkeit. Na, bist du in einer Stadt und es brennt, musst du dich davon machen. Denn man wird denken, du hättest Feuer gelegt. Bist du in einem Dorf und etwas wird gestohlen, mach dich ebenfalls davon. Überfallen dich die Räuber, so gib ihnen alles. Meistens nehmen sie aber nichts, sondern verlangen ein Lied. Dann sing für sie, denn Räuber tanzen oft besser als die stumpfen Leute in den Dörfern. Halte immer die Ohren offen, damit du weißt, wo gerade Markttag ist. Denn ist kein Markttag, lassen sie dich nicht in die Dörfer. Auf dem Markt aber sitzt ihr Geld locker. Ist mein Vater tot? Ja, der ist tot. Hast du es gesehen? Natürlich habe ich es gesehen. Deshalb bin ich ja dort gewesen. Erst hat er den Richtern vergeben, wie es sich gehört, und dann dem Henker. Dann ist er auf die Leiter gestiegen, hat die Schlinge um den Hals bekommen und dann zu murmeln angefangen. Aber ich habe ihn nicht verstanden. Also ist er tot. Junge, wenn einer am Galgen hängt, was soll er denn sonst sein? Natürlich ist er tot. Ging es schnell? Ja, sehr schnell. Wie wird man Sänger? Ach, das lernt man. Soll ich singen? Och nö. Wir haben dich ja singen gehört am Gerichtstag. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Till die Tränen übers Gesicht laufen. Er hat den Kopf abgewendet, damit keiner es bemerkt. Friedrich zu Prag, Prag, Prag, Prag. Dessen Herrschaft hat nur einen Winter gedauert, bis ihn des Kaisers mächtiges Heer vertrieben hat. Und nun liegt sie da nieder, die stolze Stadt, Stadt, und wird sich nie erholen, erholen. Das ist alles wahr, sogar das Erfundene ist wahr. Aus der brennenden Stadt ist er geflüchtet, geflüchtet. Und nun fällt er Europas protestantischen Fürsten zur Last, Last, Last. Jetzt gehören wir dazu. Ja, jetzt sind wir fahrende Leute. Hey, ihr zwei. Was denn? Wollt ihr mit mir gehen? Ja! Till, wollten wir nicht mit Gottfried ziehen? Der gut zu uns ist, uns Essen gibt, uns aus dem Wald geführt hat? Gottfried, der uns beide gut brauchen kann? Oh, zwei wie euch kann ich gut brauchen. Einen wie mich könnt ihr brauchen. Aber wir sind mit ihm unterwegs. Da bringt ihr es nicht weit. Ich bringe euch alles bei. Aber wir kennen dich nicht. Ich bin Pirmin. Jetzt kennt ihr mich. Ich bin Till. Das ist die Nela. Ich frag mich nochmal. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lassen wir es, dann bin ich weg. Dann könnt ihr mit dem weiter. Wir kommen mit dir. Und? Nele? Ich will nicht mit ihm reisen. Komm, Nele. Schlag ein. Warum soll ich tun, was Till sagt? Bin ich weggelaufen, um statt meinem Vater und ihm zu gehorchen? Weshalb soll er bestimmen? Es stimmt natürlich, dass Gottfried nicht viel kann. Aber er ist gut zu uns gewesen. Und ich mag diesen Pyramiden nicht. Etwas ist nicht richtig mit ihm. Hier, meine Hand. Schlag ein. Komm, Hele. Ich müsste nur den Arm ausstrecken. Graf von Wolkenstein, willkommen! Ich war noch nicht 25 Jahre alt, als mich Graf von Trautmannsdorf, der Präsident des Geheimen Rates, zu sich kommen ließ. Ich danke euch, Graf von Trautmannsdorf. Aber weshalb bin ich hier? Graf, es ist etwas Helles um euch, eine Zuversicht und eine Freundlichkeit, die vor keiner Unbill versagen. Ihr seid genau der richtige Mann. Der richtige Mann? Aber wofür, Graf von Trautmannsdorf? Wofür? Ja. Naja, wie soll ich es sagen, Graf? Dem Kaiser ist zu Ohren gekommen, der berühmteste Spaßmacher des Reichs habe im halbzerstörten Kloster Andex Zuflucht gefunden. So vieles hat man verfallen sehen, so viel Zerstörung zulassen müssen. Aber dass einer wie der Uhlenspiegel einfach verderben soll, ob Protestant oder Katholik, das kommt nicht in Frage. Damals habe ich nicht wissen können, was mich erwarten würde, als seine Majestät mich im letzten Jahr des Krieges ausgeschickt hatte, den berühmten Spaßmacher zu finden. Ich musste Begleiter auswählen und entschied mich für drei kampferprobte Dragoner sowie für Reichshofratssekretarius von Duda. Ich habe den berühmten Spaßmacher vor 20 Jahren auf einem Markt bei Neulenkbach gesehen, wo der, wie es seine Art war, einer Frau im Publikum sehr übel mitgespielt

Habt ihr ihn zum Mann gewollt, Madame? Wen? Seine Majestät. Oh. Haben Eure Majestät seine Majestät zum Mann für Eure Majestät gewollt, als Eure Majestät ihn geheiratet haben? Das ist was anderes, Mädchen. Warum? Es war eine Staatsangelegenheit. Ich blicke ihr scharf ins Gesicht. Nele erwidert meinen Blick mit weit offenen Augen, ob sie sich über mich lustig macht. Jetzt kannst du gehen. Ist Nele eben noch da gewesen oder ist das eine Weile her? Ist jemand da? Hallo? Madame, der Esel ist weg. Was für ein Esel? Und wer ist er? Wer der Esel ist? Nein, wer er ist. Wer ist er? Ja, Himmel. Wer bist du? Ich bin für den Stall zuständig. Ja? Und? Was machst du in meinem Schlafzimmer? Na, der Narr hat den Esel gleich nach seiner Rückkehr mitgenommen. Den Esel und Nele, die hat er auch mitgenommen. Zu dritt sind sie abgereist. Aber wieso ist der Narr überhaupt zurückgekommen? Was ist mit seiner Majestät? Ist seine Majestät auch zurückgekommen? Bloß der Narr. Diesen Brief hat er dagelassen. Einen Brief? Zeig her. Hier. Gustav Adolf ist bald tot. Das weiß ich jetzt, aber ich sterbe noch vorher. Pass gut auf den Esel auf. Ich schenke ihn dir. Friedrich. Friedrich. Gott, wie das stinkt. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Du solltest dich waschen, Winterkönig. Es stinkt ja nicht nur nach Kot von 100.000 Menschen, sondern auch nach Schweiß und allen Wunden und Geschwüren, welche die Menschheit kennt. Er sagt es. Wohin? Seine böhmische Majestät und kurfürstlich-pfalzgräfische Durchlaucht. Auf dem Weg zu eurem obersten Herrn. Wo ist seine böhmische Majestät? Hier! Aber ich bin es. Ich bin es, seine Majestät. Das bin ich. Wir haben einen Geleitbrief. Eine Einladung des Königs von Schweden. Bringt mich sofort zu ihm. Ist ja schon gut. Duldet keine Respektlosigkeit. Alles recht. Komm einfach mit, Majestät. Tote Kinder auf einem Haufen. 40 oder mehr. Wohl keines älter als 5. Die meisten noch kein Jahr alt. Aufgehäuft und verfärbt. Manches Augenpaar steht offen und die Luft ist dunkel von Fliegen. Fertig. Das heißt, Eure Majestät. Eure Majestät. Er ist fertig. Ich bringe einen König. Dass das insolente Verhalten auf der Stelle ein Ende hat. Zu Befehl, Euer Majestät. Warte hier. Gustav Adolf hat kein Recht, mich warten zu lassen. Die Wenzelskrone ist älter als die Krone Schwedens. Und Böhmen ist das ältere und reichere Land. Also genießt der Herrscher über Böhmen einem Schwedenkönig gegenüber Seniorität. Gar nicht zu reden davon, dass ein Kurfürst ebenfalls Königsrang hat. Das ist erwiesen. Nun bin ich zwar mit der Reichsacht belegt, aber der schwedische König hat dem Kaiser, der die Acht verhängt hat, den Krieg erklärt. Und die protestantische Union hat die Aberkennung der Kurwürde nie akzeptiert. Daher muss der Schwedenkönig mich als Kurfürsten behandeln. Und als solcher bin ich ihm gleichgestellt. Eine Gleichstellung im allgemeinen Fürstenrang. Und wenn man die Anciennität der Familie gelten lässt, ist das pfälzische Haus zweifellos mehr wert als das Haus Vasa. Till. König. Mach etwas. Wird dir die Zeit lang? Ach ja, 3 Stunden warten wir schon. Auf niedrigsten Bänkchen ohne Lehne. Ich soll dir was bieten, weil er dich so lang warten lässt. Weil er dich wie seinen Abdecker behandelt. Wie seinen Friseur. Wie seinen Scheißstuhlputzer. Richtig? Das ist seine kleinliche Rache. Also doch. Nein, nein. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt mach endlich etwas. Gern. Sieh mir in die Augen. Und nicht wegschauen. Gut. Sehr hell. Ja, fast wässrig sind seine Augen und ganz blau und scheinen schwach aus sich herauszuleuchten. In der Mitte ist ein Loch, dahinter ist... Ja, was? Die weiße Leinwand. Zum Brüllen, wie die Besucher sich verstellen und das weiße Bild kennerisch anschauen und nicken. Ja, selbst Liz, meine wunderbare, schöne, aber letztlich nicht immer sehr kluge Gemahlin, sieht das Bild und schweigt. Wenn auch sie denkt, die Leinwand sei verzaubert. Was wird sie dann von mir denken? Und wenn sie zu anderen davon spricht? Mein Status ist fragil. Ich bin ein König ohne Land. Ein Vertriebener. Ganz und gar angewiesen darauf, was man von mir denkt. Was soll ich tun, wenn sich herumspricht, dass in meinem Thronsaal ein magisches Bild hängt, das nur Hochwohlgeborene sehen können? Ich aber nicht. Ich darf nichts darüber sagen. Nicht einmal zu meiner armen, lieben, beschränkten Frau. Die Augen schließen. Nein, mach ich nicht. Seine Augen leuchten noch stärker und mir fällt ein Gespräch mit dem Narren ein. Orient, gibt es die wundersamsten Vögel, die ganze Sätze bilden können, sodass man vermeint, Menschen reden zu einem. Ja, das habe ich in Athanasius Kirchers Buch über Gottes Tierwelt gelesen. Und seither lässt mich der Gedanke an sprechende Vögel nicht mehr los. Aber dazu gehört doch nichts, einen Vogel das Reden zu lehren. Ja. Also wenn man nur ein wenig geschickt ist, dann kann man jedes Tier zum Schwatzen bringen. Ach. Tiere sind klüger als Menschen. Und sobald man einem Vieh gute Gründe bietet, gibt es die Stille auf. Das kann ich jederzeit beweisen im Austausch gegen gute Speise. Gute Speise? Nicht für mich selbst. Für das Tier. Ach, so macht man das? Ja. Man steckt Essen in ein Buch und legt es dem Tier wieder und wieder vor. Mit Geduld und Stärke. Aus Gier blättert es die Seiten um und bekommt dabei immer mehr von der Menschensprache mit. Nicht zu viel. Und nach 2 Monaten hat man die Resultate. Und welchem Tier denn? Ach, das lässt sich mit jedem Tier machen. Nur zu klein darf es nicht sein, sonst hört man seine Stimme nicht. Ja, und Katzen, die widersprechen immer. Und bunte Orienvögel, wie der weise Herr Jesuit sie beschreibt, die gibt es hier nicht. Bleiben also Hunde, Pferde, Esel... Aber wir haben kein Pferd mehr. Und der Hund ist weggelaufen. Ja, aber der Esel im Stall. Ich brauche 1 Jahr und dann... 2 Monate. Das... das ist nicht viel. Aber du hast selbst gerade von 2 Monaten gesprochen. Ich brauche aber Essen, um es ins Buch zu legen. Und zwar nicht wenig. Du kannst so viel Essen haben, wie du für das Vorhaben brauchst. Wenn nur der Esel in 2 Monaten sprechen wird. 2 Monaten sprechen wird. Du... sollst die Augen offen halten. Ja, mach ich. Offen. Mach ich. Doch. Halten. Ja. Und schon fällt mir der Moment ein, als ich zum ersten Mal meiner Gemahlin ins Auge sehe. Wie schüchtern sie ist. Wie furchtsam. Als ich die Arme ausbreite, um sie an mich zu ziehen, beginnt sie zu weinen. Offenbar hat ihr niemand erklärt, was in einer Hochzeitsnacht geschehen muss. Ich aber bleibe sanftmütig und Wir schlafen nebeneinander ein, wie Geschwister. Daheim in Heidelberg beraten wir über die große Entscheidung. Fritz, unter keinen Umständen darfst du die Krone annehmen. Aber Liz, solch ein Angebot bekommt man nicht ohne den Willen Gottes. Ich muss mich in mein Schicksal fügen. Aber der Kaiser? Was ist denn mit seinem Zorn? Liz, meine Juristen haben mir überzeugend dargelegt, dass die Annahme der böhmischen Krone kein Bruch des Reichsfriedens ist, weil Böhmen nicht zum Reich gehört. So überzeuge ich sie schließlich, wie ich alle anderen überzeuge. Ich mache ihr klar, dass Böhmens Thron dem gebührt, den Böhmens Stände zum König wollen. Also ziehen wir in Prag ein. Nie werde ich den Tag der Krönung vergessen. Die gewaltige Kathedrale, den riesigen Chor. Und bis heute hallt es in meinem Inneren wider. Du bist jetzt ein König, Fritz. Du bist einer der Großen. Einer der Großen. Sei still. Was ist eigentlich mit dem... Was ist eigentlich mit dem Esel? Kann der schon was? Der spricht bald wie ein Prediger. Aber er spricht ohne rechten Sinn. Ja, er weiß wenig. Er hat nichts gesehen von der Welt. Gib ihm noch Zeit. Keinen Tag mehr als ausgemacht. In die Augen, König. Sieh mir in die Augen. Seine Majestät lassen bitten. Och, tschüss. Endlich. Was war das? Es wurde auch Zeit. So spricht man nicht im Vorzimmer der Majestät. Dass die Kreatur mich nicht anredet. Till, du wartest hier. Aus dem Weg! Ach, lieber Freund! Alter, lieber guter Freund! Bruder! Gustav Adolf riecht streng. Und seine Kraft... Ach, ich freue mich auch. ...ist erstaunlich. Wie geht's dir? Was macht das Geld, Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, dass ich geduzt werde. Hast genug zu essen? Und willst was trinken? Wein? So. So ist es gut. Und? Scheußlicher Wein. Wir können nicht wählerisch sein, so ist der Krieg. Ich glaube, er ist verdorben. Der Wein. Ja, besser verdorben als keiner. Also, was willst du haben, Freund? Warum bist du hier? Wollen wir gewinnen? Bist du deshalb da? Wollen wir sie besiegen bei jedem Treffen? Oben im Norden haben wir sie besiegt, dann beim Vorrücken, dann unten in Bayern. Ja. Wie ist das passiert, dass jetzt dieser Fettwanst mit den Speiseresten im Bad der Retter der protestantischen Christenheit ist? Die große Hoffnung und nicht ich. Jedes Mal haben wir gesiegt, weil sie nicht wissen, wie man Leute drillt. Ich weiß das aber. Gestern erst habe ich einem, der mit der Kasse desertieren wollte, die Ohren abgerissen. Ja? Ja, wirklich, habe ich gemacht. Es ist nicht so schwer. Die Soldaten finden das lustig, weil es ja einem anderen passiert, aber zugleich hüten sie sich von da an, was Ähnliches zu versuchen. Prag. Was ist mit Prag? Na? Na komm, jetzt trink doch, ha? Ja. Gebt mir Truppen, dann wird Prag fallen. Ich brauch Prag nicht. Der alte Kaisersitz wiederhergestellt. Für den rechten Glauben. Ein großes Zeichen. Ich brauch keine Zeichen, ich brauch Siege. Ich muss gegen den Wallenstein gewinnen. Dieser Krieg hat in Prag angefangen. Nur wenn wir Prag wieder... Machen wir nicht, ist entschieden. Wir sprechen nicht mehr davon. Aber... Die Pfalz. Ja, was ist mit der Pfalz? Musst du wieder kriegen. Lieber Bruder, ihr helft mir, mein Erbland zurückzubekommen. Die spanischen Truppen in der Pfalz, das geht nicht. Die müssen fort. Ja. Entweder der Wallenstein ruft sie weg oder ich bringe sie um. Und dann... Dann gebe ich sie dir als Lehen und der Kaiser beißt sich in den Hintern. Was? Als Lehen? Ja, wie denn sonst? Ihr wollt mir die Pfalz als Lehen geben, mein eigenes Erbland? Ja! Das geht nicht. Ja, sicher geht das. Die Pfalz gehört euch nicht. Wenn wir nicht sie erobere, gehört sie mir. Ich dachte, ihr seid ins Reich gekommen für Gott und die Sache des Glaubens. Du, ich pfeif dir gleich eine! Natürlich bin ich das! Was glaubst du denn, du Maus, du Steinchen? Na? Du Forelle! Aber ich will auch was davon haben. Ihr wollt Geld? Ich will auch Geld, aber ich will nicht nur Geld. Ich bringe euch den Beistand Englands. Ja, wegen deiner Frau. Also, ja. Hat dir bisher nichts genützt. Glaubst du, jetzt kommen die Engländer auf einmal gelaufen, nur weil du rufst? Wenn ich die Kurpfalz zurückbekomme, dann bin ich wieder Haupt der protestantischen Fraktion im Reich und sie werden kommen. Du wirst nie mehr Haupt von irgendwas. Oh, wie könnt ihr... Sei ruhig! Armer Kerl. Hör zu. Du hast mit hohem Einsatz gespielt, das ist gut, das mag ich. Dann hast du verloren. Und nebenbei diesen ganzen tollen Krieg ausgelöst. So kann es gehen. Aber ich hab gewagt und gewonnen. Du hast gewagt und verloren. Jetzt schreibst du Briefe und bittest und stellst Forderungen, als wäre noch was los mit dir. Aber da ist nichts. England schickt dir keine Truppen. Es gibt nur einen, der die Pfalz zurückgeben kann, und das bin ich. Und ich gebe sie dir als Lehen. Wenn du vor mir kniest und mir Gefolgschaft schwörst als deinem Herrn. Also. Was ist, Friedrich? Naja. Was soll es sein? Ich brauche Bedenkzeit. Ihr werdet nicht erwarten, dass ich eine solche Entscheidung treffe, ohne darüber... Genau das erwarte ich. Also, sag dem Löwen zu oder sag ihm ab. Aber stiehl mir keine Zeit. Meine Familie besitzt die Landeshoheit über die Kurpfalz, sowie die Reichsunmittelbarkeit. Seit übrigens... Du meinst, du kannst nicht der Erste deiner Familie sein, der die Pfalz vom Schweden als Lehen bekommt. Ja. Aber du wirst sehen, mein Lieber. Ich bin kein übler Kerl. Ich besteuere dich milde. Ich tu dir nichts. Nimm die Hand, schlag ein. Es sei kein Schuh! Kein Schuh? Schlag ein. Ich muss nur die Hand ergreifen und Liz kann wieder leben, wie es sich ziemt. Und sie bekäme ihr Theater. Nein. Wie? Ich nehme das, was mir gehört, von keinem als Lehen. Meine Familie ist älter als eure. Und weder gebührt es euch, Gustav Adolf Vasa, mit mir so zu sprechen, noch mir ein derart niederträchtiges Angebot zu machen. Ja. Donnerwetter. Lebe wohl, Gustav Adolf. Warte! Fritz! Ich bleibe stehen. Ich weiß, dass ich damit alle Wirkung zerstöre. Und kann doch nicht anders. Ein Funke von Hoffnung glimmt in mir auf. Ja. Du bist doch ein ganzer Kerl. Nun? Ja, da habe ich mich getäuscht. Das freut mich zu hören. Dann, geh mit Gott. Was? Na, du hast das Herz auf dem rechten Fleck. Kannst stolz sein. So, jetzt hau ab. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nichts mehr? Das ist das letzte Wort? Das ist alles? Geh mit Gott? Ich brauch dich nicht. Die Pfalz krieg ich so oder so. Und England wird mir wahrscheinlich sogar früher zur Seite stehen, wenn du nicht bei mir bist. Du erinnerst sie nur an die alte Schmach und die verlorene Schlacht vor Prag. Ist besser für mich, wenn wir das nicht machen. Ist auch besser für dich. Du behältst deine Würde? Komm. Na, komm schon, ne? Es ist vorbei. Ich werde meine Heimat nicht mehr wiedersehen. Auch nach Prag werde ich nicht mehr kommen. Ich werde im Exil sterben. Ich bin mit meiner ihrer Schwester davongelaufen. Ihr Vater ist als Hexer verbrannt worden und ihre Mutter ist mit einem Rittersmann ins Morgenland gezogen. Aber sie ist doch gar nicht deine Schwester. Ich und meine Schwester, wir sind zuerst mit einem schlechten Moritatensänger herumgezogen, der gut zu uns gewesen ist. Und dann mit einem Gaukler, von dem ich alles gelernt habe, was ich kann. Einem Spaßmacher von Rang, einem guten Jongleur, einem Schauspieler, der sich vor keinem hat verstecken müssen. Aber vor allem ist er ein böser Kerl gewesen, so gemein, dass Nele ihn für den Teufel gehalten hat. Als er zu uns wieder besonders böse gewesen ist, hat ihm Nele ein Pilzgericht gekocht, das er so schnell nicht vergessen hat. Er ist nämlich dran krepiert. Ist das... Ihr habt ihn umgebracht? Die Schwester hat ihn umgebracht. Ich kann ja keiner Fliege was zu leiden tun. Was? Wo bin ich? Wir sind in einer Hütte. Ihr habt Fieber. Und wo sind die Soldaten? Die sind abgehauen. Ich hab das Heer, das ich verdiene. Meinen Hofnarren, meinen Koch und meinen Kanzler eines Hofes, den es nicht mehr gibt. Meine Luftarmee. Meine letzten Getreuen. Zu Befehl! Jetzt und immer da! Oh, du bist krank, ja. Majestät. Ja, ich bin krank. Aber egal. Egal. Wir müssen weiter. Eure Majestät können nicht. Papp! Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Blödsinn. Torheit. Gerede. Liz. Warte, Liz. Warte auf mich. Wieso sitze ich auf einem Pferd? Wir mussten weiter. Wir hatten kein Geld mehr. Der Wirt hat uns rausgeworfen. König oder nicht, hat er gesagt. Bei mir wird bezahlt. Ja. Bezahlt. Ja. Aber wo ist der Hudenitz? Der Graf ist weg. Ich versuche nachzuzählen, wie groß meine Armee noch ist. Da ist der Narr. Und da ist der Koch. Und da bin ich selbst. Und dann ist da noch der Narr. Das sind vier. Doch ich zähle zur Sicherheit ein zweites Mal nach und komme nur auf zwei. Nämlich den Narren und den Koch. Weil das aber nicht stimmen kann, zähle ich erneut und komme auf drei. Aber beim nächsten Mal sind es wieder vier. Also, der König von Böhmen. Der Koch. Ich selbst. Und... Nein. Ich gebe auf. Wir müssen absteigen. Aber er kann nicht gehen. Aber wir müssen absteigen. Du siehst doch, es geht nicht weiter. Ja, das sehe ich. Kommt. Und ich stütze euch. Aber wir können doch die Pferde nicht stehen lassen. Keine Sorge. Bevor sie erfroren sind, wird jemand sie essen. Los, jetzt! Ich glaube, ich werde gesund. Sicher. Das sieht man. Ihr werdet gesund, Majestät. Ja. Wo ist denn jetzt eigentlich der Hudenitz? Können wir ihn nicht einfach liegen lassen? Hände greifen nach mir und ziehen mich nach oben. Eine Hand streicht mir beinahe zärtlich über den Kopf. Meine Füße stapfen im Schnee. Und als ich kurz die Augen öffne, sehe ich neben mir die Konturen geborstener Decke und leere Fenster. Wir können nicht hinein. Die Dächer sind kaputt. Außerdem sind da Wölfe. Aber hier draußen erfrieren wir. Wir zwei erfrieren nicht. Wo ist denn der Koch? Der hat einen anderen Weg versucht. Jeder sorgt für sich selbst im Sturm. Warum erfrieren wir nicht? Du glühst. Dein Fieber ist zu stark. Kälte kann dir nichts. Du stirbst noch vorher. An was denn? An der Pest. Ich habe die Pest? Ja, armer Winterkönig. Ja, die hast du schon seit Tagen. Ach, hast die Beulen nicht bemerkt an deinem Hals? Merkst es nicht beim Einatmen? Hm? Oh, aber wenn es die Pest ist, dann wirst du dich anstecken. Nein, dafür ist es zu kalt. Kann ich mich jetzt hinlegen? Du bist ein König. Du kannst tun, was du willst, wann du willst und wo. Dann hilf mir. Ich lege mich hin. Eure Majestät. Noch nie habe ich so weich gelegen. Die Schneeverwehungen scheinen schwach zu glimmen. Der Himmel dunkelt schon, aber die Flocken sind noch ein helles Flirren. Ob die armen Pferde noch leben? Kannst du ihr eine Botschaft bringen? Natürlich, Eure Majestät. Es passt mir nicht, dass der Narr mich so respektvoll anspricht. Ja, dafür hat man doch einen Hofnarren, damit einem der Verstand nicht einschläft. Bei all der Huldigung, ein Narr muss frech sein. Da ist doch noch etwas gewesen. Ach ja, die Botschaft an Liz. Die Botschaft. Sie hat immer das Theater geliebt. Ich habe das nie begriffen. Leute stehen auf der Bühne und tun so, als seien sie jemand anderer. Ein König ohne Land, im Sturm, allein mit seinem Narren. So etwas wird es nie in einem Stück geben. Es ist zu albern. Was wollte ich noch tun? Ach so, ja, die Nachricht an Liz. Die Königin. Ja? Wirst du es ihr sagen? Das werde ich. Ich schließe die Augen. Zu meiner Überraschung ändert das gar nichts. Ich sehe den Narren immer noch. Und auch den Schnee. Hier ist Papier. Und etwas Kohle. Wir sehen uns wieder vor Gott. Will ich schreiben. Ich habe nur dich geliebt im Leben. Aber mir kommt alles durcheinander. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich das schon geschrieben habe. Oder erst habe schreiben wollen. Und ich weiß auch nicht mehr recht, an wen die Botschaft gehen soll. Ich... Hier. Das habe ich nicht Liz sagen wollen, sondern dem Narren. Und Till ist hier. Ich kann es ihm selbst sagen. Nein, die Botschaft war doch für Liz. Gustav Adolf ist bald tot. Das Gustav Adolf ist bald tot. Weiß ich jetzt, aber... Das weiß ich jetzt, aber ich sterbe noch vorher. Ich sterbe noch vorher. Pass gut auf den Esel. Pass gut auf den Esel auf. Ich schenke ihn dir. Ich schenke ihn dir. Friedrich.

noch leise, als er spürte, dass ein Spatz sich auf seine Nase setzte. Es war ihm alles recht, denn er hatte so viel gesehen. Aber was mit einem wie ihm nach dem Tod geschehen würde, wusste er noch immer nicht. Schlief er ein. Sein Leben hatte lang gedauert. Nun war es Zeit, sich zu verwandeln. Herr Jesus Christ, steh uns bei! Aber Gott ist hier nicht! Gott ist überall, du Schwein! Hier unten nicht! Ein Knall, ein Luftstoß, scharf und heiß, der uns zu Boden wirft. Der Till ist auf den Kurt gefallen. Ja, der Matthias auf mich. Und dann ist es stockdunkel. Allmählich begreifen wir, dass der Schacht eingestürzt ist. Und wissen, dass wir kein Geräusch machen dürfen, wenn die Schweden durchgebrochen sind und über uns stehen, die Messer blank, dann nur kein Schnüffel, kein Keuchen, kein Hust. Meldung machen! Seit wann bist du der Chef? Du versoffenes Vieh. Du Drecksloch! Der Leutnant ist gestern krepiert. Jetzt hab ich Anzianität. Ja, oben vielleicht, aber nicht hier. Ich bring dich um, wenn du nicht Meldung machst. Ich muss wissen, wer noch lebt. Ich glaub, ich leb noch. Bist dir nicht sicher, was? Na, wenn man flach liegt und alles schwarz ist, wie soll man das wissen? Aber jetzt, ja, da ich meine Stimme gehört habe, merke ich, dass es stimmt. Dann geh von mir runter. Du liegst auf mir, du Gerippe. Ja, ja, wo du recht hast, hast du recht. Es ist wirklich nicht gut, auf dir zu liegen. Eisenkurt, machst du jetzt auch Meldung? Kurt? Sag was, Kurt! Kurt? Bist du tot? Kurt! Du verreckt. Moment. Ich versuche, ihn abzutasten. Oh Gott. Doch, der ist tot. Oh, sicher? Sein Herz schlägt nicht. Reden will er nicht. Und die Hälfte vom Kopf ist weg. Scheiß Dreck. Ja, scheiße heißt das schon. Gott sei seiner Seele gnädig. Ja, die kommt hier nicht raus. Seine Seele. Wie soll die hier rausfinden? Was machst du da? Ich suche mein Messer. Ich lass das der Sau nicht. Was ist passiert? Ich bin ja doch noch nicht lang dabei. Warum ist es dunkel? Weil keine Sonne durchkommt. Zu viel Erde zwischen ihr und uns. Müssen wir sterben? Ja. Wir und jeder andere. Ah, da hast du recht. Obwohl, wer weiß, ich zum Beispiel bin bisher nie gestorben. Das Dunkel kann einen sehr verwirren. Also red keinen Unsinn. Wie hat's dich denn in den Schacht verschlagen? Weil ich nach Brünn gekommen bin. Nachher weiß man es immer besser. Was machen wir jetzt? Die Hacke finden. Ja? Die muss hier liegen. Ich sag dir gleich, ohne Hacke brauchen wir es gar nicht zu versuchen. Haben wir die nicht, ist vorbei. Der Kurt hat sie gehabt. Sie muss unterm Kurt liegen. Hey, hilfst du mit, Gerippe? Na, ich suche. Sicher. Ich helfe. Ich suche und suche und suche. Wie verrückt suche ich. Wie ein Maulwurf. Wir kommen hier nicht mehr raus. Dein blödes Maul. Wir finden die Hacke. Wir graben uns frei. Gott wird helfen. Warum sollte er? Dem Leutnant hat er auch nicht geholfen. Ich hau euch die Schädel ein. Dann kommt ihr sicher nicht raus. Warum bist du überhaupt bei den Mineuren? Du bist doch der Uhlenspiegel. Na, sie haben mich gezwungen. Glaubst du, ich melde mich freiwillig? Und du? Ich wurde auch gezwungen. Brot gestohlen, in Ketten gelegt. So schnell ist das gegangen. Aber du bist doch berühmt. Warum zwingen sie einen wie dich? Hier unten ist keiner berühmt. Wer hat denn dich gezwungen? Mich zwingt keiner zu was. Gerade war ich noch bei den Schweden. Jetzt töte ich die Schweden. So läuft das bei mir. Ihr zwei Drecksäcke habt Glück, dass ihr mit dem Korb verschüttet seid. Weil ich kratze nicht so schnell ab. Du, Gerippe, hast Geld? Nichts. Nichts hab ich. Aber wo du doch berühmt bist. Wie kann einer berühmt sein und kein Geld haben? Wenn er dumm ist, kann er. Und du bist dumm? Herr Bruder, wenn ich klug wäre, wäre ich hier. Ehrlich, ich würde es dir geben. Ich würde es dir geben, wenn ich was hätte. Ja, echt? Bist auch nur eine arme Sau. Oh, in Ewigkeit, Amen. Der hört nicht auf. Ja, ja. Der wird halt verrückt. Ich war vor Magdeburg dabei. Ich war bei den Belagerern. Das war, bevor ich bei den Schweden gewesen bin. Da war ich noch bei den Kaiserlichen. Als die Stadt gefallen ist, haben wir alles verbrannt und alle getötet. Macht, was ihr wollt, hat der General gesagt. Man schafft das nicht gleich. Muss sich erst dran gewöhnen, dass man das wirklich darf. Dass das geht. Mit Menschen machen, was man will. Ich glaube, der Kurt hat was gesagt. Nichts hat er gesagt. Ich habe es auch gehört. Der Kurt hat was gesagt. Lebst noch? Kurt! Kurt! Bist noch da? Lass gut sein, Matthias. Das Töten und das Sterben. Das dauert nie lange. Stimmt. Selbst damals im Wald ist es schnell gegangen. Muss wieder daran denken. Der Dunkelheit wegen, da kommt alles durcheinander. Und was man vergessen hat, ist plötzlich wieder da. Damals im Wald bin ich dem Gevatter am nächsten gewesen. Hab ich seine Hand gespürt. Weiß, wie sie sich anfühlt. Hab nie davon gesprochen, hab auch nicht mehr daran gedacht. Denn das kann man tun. Einfach nicht an etwas denken. Dann ist es wie nicht geschehen. Jetzt im Dunkeln, da steigt alles auf. Wollen wir singen? Vielleicht hört uns wer. Es ist ein Schnitter, der heißt Tod. Hat Gewalt vom höchsten Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er dreinschneiden, wir müssen's nur leiden. Hüt dich, schön's Blümelein. Was heut noch da steht, wird morgen schon hinweggemäht. Die edlen Narzissen, die Zierden der Wiesen, die schönen Hyazinthen, die türkischen Binden. Gesagt, er ist berühmt. Eine Ehre. Ein angesehener Mann krepiert mit uns. Berühmt bin ich schon, aber angesehen war ich mein Lebtag nicht. Glaubt ihr, das hat einer gehört? Das Singen? Glaubt ihr, es kommt wer? Sonst sprengt uns die halbe Stadtmauer weg. Schafft er nicht. Unsere Mineure sind besser als seine. Wir finden die schwedischen Schächte, die räuchern sie aus. Dir hat's das Hirn versumpft. Dich hau ich tot, ja. Du. Ich mach's. Oh, die dicke Hanne. Oh ja. Die fetten Schenkel. Der Hintern. Mein Gott. Hintern, Arsch, der Arsch hinten. Du hast sie auch gehabt? Nein, ich kenne sie nicht. Ihre Brust, die hättest du sehen sollen. Die hat einem alles gemacht, was man will. Hast viele Frauen gehabt, Till? Hast dir doch was gegönnt, oder? Erzähl. Du musst die Wahrheit sagen. Du musst uns erzählen, wie der Vater den Teufel gerufen hat. Du musst sagen, dass du Angst hattest. Warum muss ich sagen? Weil es wahr ist. Weil wir das wissen. Und wenn du lügst, schau, da steht Meister Tillmann. Schau, was er in der Hand hat. Er wird es benutzen. Also sprich. Deine Mutter hat auch gesprochen. Sie wollte erst nicht. Sie musste es spüren. Aber dann hat sie es gespürt und hat gesprochen. So ist es immer. Alle sprechen, wenn sie es spüren. Aber ihr wisst's doch schon. Wir müssen es von dir hören. Dein Vater ist verloren. Ihn wirst du nicht retten, aber dich kannst du retten. Komm, Till. Er würde das wollen. Nicht sie weg von hier. Bleibt da. Ich find euch eh und tu euch weh. Hilf, König. Hol mich heraus. Mach es ungeschehen. Damals im Wald. Wald? Wieso Wald? Sag was von Hintern, von Brüsten, sag was. Wenn wir schon sterben, wollen wir von Brüsten hören. Wir sterben nicht. Aber erzähl. Erzähl, was war dort im Wald? Erinnere dich, was war? Nein! Dir erzähl ich's nicht und keinem anderen und schon gar nicht mir selbst. Denn wenn man nicht dran denkt, ist es, als hätte man es vergessen. Und hat man es vergessen, ist es nicht passiert. Erzähl, Till. Du Zwerg. Du König ohne Land, du Nichts. Erzähl. Und außerdem bist du tot. Erzähl, Till. Lass mich. Kriech weg. Kriech selbst? Ich bin nicht tot. Der Kurt ist tot. Erzähl. Erzähl, Till. Aber ich kann das nicht erzählen. Ich hab's ja vergessen. Den Weg im Wald hab ich vergessen. Und Nele und mich selbst dort auf dem Weg hab ich vergessen. Die Stimmen in den Blättern hab ich vergessen. Geh nicht weiter. Aber das war ja auch nicht so. Das haben sie nicht geflüstert, die Stimmen. Sonst hätten Nele und ich doch auf sie gehört. Komm schon, Till, erzähl's mir doch. Kann nichts tun, nur vergessen, was passiert. Vergessen, bevor es zu Ende passiert. Alles nicht da sein, wo ich jetzt bin. Lieber neben Nele. Einer wie ich stirbt nicht. Bin aus Luft gemacht. Mir passiert nichts. Kein Grund zum Jammern. Alles noch ein Glück. Hätte schlimmer sein können. Hier im Schacht stecken zum Beispiel ist wahrscheinlich schlimmer. Hier hilft nicht mal das Vergessen. Wenn man den Schacht vergisst, in dem man steckt, dann ist man immer noch im Schacht. Ich gehe ins Kloster, wenn ich hier rauskomme. Ich mein's ernst. Melk, da bin ich mal gewesen. Da ist es herrschaftlich. Andex, die haben feste Mauern. Wenn es wo sicher ist, dann ist es Andex. Nimmst mich mit? Ha, dich Geigenvogel lassen sie sicher nicht rein. Dir ist klar, dass das verkehrt herum ist. Wegen der Dunkelheit. Hab Spaß gemacht. Natürlich lassen sie dich rein. Ich kann gut lügen. Wir haben zwei Kühe gehalten. Die ältere hat gut Milch gehabt. Der Kopf hat sich wohl auch in eine Erinnerung verstrickt. Sie ist weg. Weg. Weg. Die ganze gute Milch. Ich schau noch mal, ob ich irgendwas finde. Hör auf! Das bin ich nicht gewesen. Ich schwör's. Vor Magdeburg habe ich meinen Bruder verloren. Kopfschuss. Ich habe meine Frau verloren. Bei Braunschweig. Sie war mit dem Tross. Die Pest hat sie erwischt. Die zwei Kinder auch. Wie hat sie geheißen? Johanna. Die Namen von den Kindern weiß ich nicht mehr. Ich habe meine Schwester verloren. hörst? Der Korb stolpert herum. Du gewöhnst dich dran. Besser, man stößt nicht gegen ihn. Das sehen. So einer wie er hält das nicht aus. Wenn man ihn rempelt, schlägt er zu. So schlimm ist Todsein nicht. Aber ich sterb nicht. So ist es gut. So ist es richtig, Grippe. Der Korf hat recht. Ohne Hacke geht es nicht. Keine Angst, du merkst es kaum. Dein Verstand ist schon halb blöd. Gleich lässt dich noch der Rest im Stich. Dann wirst du ohnmächtig und wenn du aufwachst, bist du tot. Ich werd an dich denken und ich bring es noch zu was. Als nächstes lern ich schreiben. Ich schreib ein Buch über dich. Was hältst du davon? Und willst du gar nicht wissen, wie es mir ergangen ist? Du und ich. Und ich und du. Wie lange ist's her? Du weißt ja nicht mal, ob ich noch lebe, Söhnchen. Ich will's gar nicht wissen. Du hast ihn verraten, wie ich. Du brauchst mir nicht böse zu sein. Hast ihn einen Teufelsknecht genannt, wie ich. Einen Hexer, wie ich. Da hat sie wieder recht. Was ich gesagt habe, hast du auch gesagt. Lebendig oder tot, du legst dem Unterschied zu viel Gewicht bei. Es gibt so viele Kammern dazwischen, so viele Träume, aus denen du nicht mehr aufwachen kannst. Ein Kessel Blut habe ich gesehen, kochend über heißen Flammen. Und die Schatten tanzen drumherum. Und wenn der große Schwarze auf einen davon zeigt, dann ist des Brüllens kein Ende. Dann tunkt er den Kopf ins Blut und säuft. Aber das war noch lange nicht die Hölle. Das war noch nicht mal der Eingang zu ihr. Ich habe Orte gesehen, wo die Seelen brennen wie Fackeln, nur heißer und heller und in Ewigkeit. Und sie hören nicht auf zu schreien, und das ist sie immer noch nicht. Du denkst, dass du es ahnst, mein Sohn, aber du ahnst nichts. Im Schacht eingesperrt sein ist fast wie der Tod, denkst du. Der Krieg ist fast die Hölle, aber die Wahrheit ist, dass alles, alles besser ist. Hier unten ist es besser. Draußen im Blutgraben ist es besser. Auf dem Folterstuhl ist es besser. Also, lass nicht los. Bleib am Leben. Warum lachst du? Dann verrat mir halt einen Spruch. Wem redest du? Du bist kein guter Zauberer gewesen. Hier ist kein Geist. Vielleicht hast du dazu gelernt. Außer mir. Bitte. Mich hat's zuerst erwischt. Jetzt ist der Matthias dran. Matthias! Matthias? Mir krabbelt eine Spinne über den Hals. Aber hier gibt's keine Tiere. Also muss es Blut sein. Aber ich spür nichts. Vergib mir, Herr Jesus Christ, vergib, Heiliger Geist. Ich habe einen Kameraden umgebracht, wegen der Stiefel. Meine haben Löcher gehabt und ich brauch doch Stiefel. Oh, sehe ich aus wie ein Pfaffe? Deiner Großmutter kannst beichten. Mich lass in Ruhe. Oh, lieber Herr Jesus. In Braunschweig habe ich eine Frau vom Pfahl befreit. Eine Hexe. Früher am Morgen war es. Zum Mittag sollte sie brennen. Sie war ganz jung. Ich habe die Fesseln durchgeschnitten. Sie war so dankbar. Und dann habe ich sie genommen, so oft ich wollte. Und dann habe ich ihr die Kehle durchgeschnitten und sie vergraben. Ich vergebe dir. Heut noch bist du mit mir im Paradies. Warum

eine tägliche Suppe und eine dicke Decke und warme Pantoffeln. Bis ich friedlich sterbe? So schlecht ist das nicht. Aber weißt du, was besser ist? Noch besser als friedlich sterben? Sag es mir. Nicht sterben, kleine Liz. Das ist viel besser. Sie hörten Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Die Rollen und ihre Darsteller: Der junge Till, Francesco Schramm. Die junge Nele, Thyra Bonnigsen. Der alte Till, Lars Rudolf. Die alte Nele, Lisa Jobt. Elisabeth Stewart, Bettina Engelhardt. König Friedrich, Jakob Diehl. Athanasius Kircher, Jens Wawritschek. Oswald Tesimond, Gerd Warmeling. Agneta Uhlenspiegel, Johanna Gastorf. Klaus Uhlenspiegel, Martin Reinke. Graf von Wolkenstein, Gustav Peter Wöhler. Schwedenkönig Gustav Adolf, Silvester Groth. In weiteren Rollen: Moritz Fürmann, Jean-Paul Beck, Fiona Metscher, Jonas Beck, Thomas Balu Martin, Jeff Zach, Thomas Pohn, Valentin Schreier, Stefko Hanuszewski, Bernhard Bauer, Georg Marien, Ernst August Scheppmann, Andreas Grotgar, Stefan Viering, Kilian Land, Steffen Räuber, Rainer Hohmann, Wilfried Hochholdinger, Heiko Raulin, Ilse Strambowski, Torben Kessler, Hussein Michael Cirpici, Marie-Theresa Lohr, Gerhard Reuß, Luca Zamparoni, Jonas Müller-Liljeström, Heinrich Giskes, Sebastian Schlemmer und Theo Grotgar. Sowie Schauspielstudierende der Theaterschule der Keller, Köln. Musik: Instant Music Factory. Claudio Puntin, Komposition, Klarinetten, Electronics und Klangerzeuger. Oliver Potratz, Komposition, Bass, Electronics und Klangerzeuger. Und Jo Ambros, Komposition, Gitarren, Electronics und Klangerzeuger. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann, Steffen Jahn und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Thomas Leutzbach. Ein Hörbuch des Argon Verlags.